Erde mit ner Viole, das Mahle bei der Hand. Kein Fels ist uns zu hoch, kein Weg ist uns zu weit. Ja, mit dem Rucksack auf am Buche, am Himmel das Himmel weiß. Ja, mit dem Rucksack auf am Buche, am Himmel das Himmel weiß. Am Grau in Lederhosen und weiße Strümpf dazu, das trägt bei uns im Lande gar wohl da jeder Hohn. Wir steigen hoch hinauf, hinauf zu Schnee und Eis, ja mit dem Rucksack auf am Buche, am Hirten das Edelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf am Buche, am Hirten das Edelweiß. Holla dia, holla jo, holla dia, holla jo, am Hirten das Edelweiß. Holla dia, holla jo, holla dia, holla jo, am Hirten das Edelweiß. Schlägt mir die Schicksalsstunde, erreicht mich der Bergestod. Ein Kreuz am Felsenrande erblüht im Abendrot. Schenkt mir als letzten Preis das schönste Alpenreis. Ja, mit dem Rucksack auf am Buckel am Hügel das Edelweiß. Ja, mit dem Rucksack auf am Buckel am Hügel das Edelweiß. Holla dia, holla jo, holla dia, holla jo, am Hügel das Edelweiß.